Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Gott segne dieses Wort. Nicht angeben. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr, was es bedeutet, nicht anzugeben. Ja? Also es kommt darauf an, dass nur durch das, was Jesus Christus getan hat am Kreuz für uns, haben wir eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und dieser Bibeltext hier ist so wichtig, zu verstehen, dass es nicht gute Taten sind, die uns rechtschaffen machen mit Gott, sondern es ist unser Jesus Christus und unsere persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. Also liest diese Bibelpassage nochmal durch. Wir sind mit Christus lebendig gemacht und außerhalb von Jesus Christus eben geht es nicht. Und wir sollen also nicht angeben. Und das ist es im Prinzip hier. Darauf kommt es an, zu verstehen, dass es eben ein Geschenk ist. Sogar unser Glauben an Jesus Christus ist auch ein Geschenk. Und das ist schon etwas, wo wir diese Bibelpassagen nicht nur ernst nehmen wollen, sondern auch anerkennen wollen, wer unser Jesus Christus ist, Gott im Fleische, und was er für uns getan hat, für unsere Sünden zu sterben am Kreuz, sodass wir mit Christus das ewige Leben haben, schon hier im Hier und Jetzt. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für diesen Bibelvers, dass wir nicht angeben, das brauchen wir nicht. Du hast alles für uns getan am Kreuz und wir sind dankbar für das, was du für uns getan hast, was wir niemals selber tun konnten. Keine guten Taten können uns rechtschaffen machen, aber alles, was du für uns getan hast, hat uns schon erlöst und gerettet. Wir danken dir für diese Wahrheit und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.